und kommen wieder und machen uns nichts daraus. Schon bald, da stehen wir wieder und lachen unsere Gegner aus. Denn im Kampfe vermissen, in der Niederlage trotzdem mal uns auch vergessen, wie brechbar unser Stolz. Denn im Kampfe vermissen, in der Niederlage trotzdem mal uns auch vergessen, wie brechbar unser Stolz. Zum Leiden sind wir geboren, selbst es auch hagelnicht. Sind auch schon so viel gestorben, aufgeben tun wir nicht. Denn im Kampf vermissen, in der Niederlage trotzdem mal uns auch vergessen, wie brecht man unseren Stolz. Denn im Kampf vermissen, in der Niederlage trotzdem mal uns auch vergessen, wie brecht man unseren Stolz. Aus der Asche zu neuen Taten verlieren wir nie unseren Humor. Mischt der Teufel auch unsere Karten, macht uns das stärker als je zuvor. Denn im Kampf vermissen, in der Niederlage trotzdem mal uns auch vergessen, wie bricht man unseren Stolz. Denn im Kampf vermissen, in der Niederlage trotzdem mal uns.